Er ist eine Stilikone, er ist unverwechselbar. Girlies kreischen, wo er hinkommt. Günther, Günther, Superstar. Heute macht er selber Mode und auch die ist das Gespräch. Jedes Stück so voller Frische, jedes Stück so herrlich beige. Hat man sowas je gesehen? Endlich hat es Konjunktur. Lasst uns mit dem Meister loben. Beige, die Farbe der Natur. So lacht uns der Sommerhimmel, so lockt uns das schöne Meer. Erstes Beige freut uns im Frühling, immer beige sind Storch und Bär. Bald gibt es beim Fashion Günther Accessoires zur Kollektion. Wieder ist die Welt von Sinnen, eine Farbenrevolution. Riesenhandys, Rollatoren und Toupets vom letzten Zar. Halma, Hörrohr, neue Hüften, alles beige und abwaschbar.